Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Oktoberausgabe von Pressing. Ja, heute in der Erstausstrahlung am 6.10.2020 ab 20 Uhr hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr die Sendung nicht auf Bermudafunk, dann läuft sie im Austausch. Ja, heute im Schwerpunkt ein Thema, wie sich die Protestszene in Belarus im Sport widerspiegelt. Ja, zur Einstimmung gibt es zu Beginn einen Song von Aljona Aljona. Ja, und der ist zu finden auf dem Soli-Sampler vor Belarus. Ja, das ist ein Benefizprojekt, das ihr auf der Bandcamp-Seite unterstützen könnt. Das findet ihr vor Belarus in einem Wort .bandcamp.com. Ja, ja. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Чуєш мій клич, біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч, біля мене біт, знаєш, це моя річ, біля мене кач, біля мене близькі вогні, біля мене близькі мені, біля мене тиски магніт, біля мене всі, а ти ні, ти до мене йдеш, сяєш мільйон. Пожеш, ти до мене хочеш, а вжеш. Біля мене не існує меж. Кожен це ціль, кожен це мішень. Я своїм словом зриваю кліше. Ти чуєш монше, ти чуєш цей звук. Біля мене море вгору піднятих рук. Біля мене воду бирай мій груд. Біля мене ті, хто перевернув цю гру. Біля мене сонячно знов. Біля мене слово любов. Біля мене тільки ті, хто почули аго. Серед купи розмов, ніж високий кудов. Чуєш клич на стану, втій і не мовчи. Біля мене той, хто літає, мовчиш. Я шукаю своїх серед цих оченят. А ти нам відчиняй, чуєш нам відчиняй. Ей. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Знаєш як так, нове покоління наступає на старт, нове покоління відкриває свій чарт, море поколіна і зухвалий стріт-арт, такий-такий азарт, загартований дух, моє покоління починає свій рух, ми перегортаємо сторінку стару, ставки максимальні сьогодні на гру, ти піймай цей гру, ти почуй мій клич. Нове покоління то є сотні облич, нове покоління то людей лабіринт, нове покоління задає тобі ритм, ти палай гори, моє покоління вже чекає прорив, не дивися згори, не кажи ай-яй-яй, я ти нам відчиняй, чуєш нам відчиняй, ей! Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Wir sind mit dem Volk. Ja, mit diesem Schriftzug auf ihren Trikots ist der Zweitligist NFK Krumkacki zu einem Spiel in Belarus angetreten, um damit die Solidarität mit den Protestierenden zu zeigen. Ja, Ingo Petz, wie politisch ist die Sportszene überhaupt in Belarus? Oh, das ist eine gute Frage. Also erstmal müssen wir, glaube ich, über einen ganz anderen Politikbegriff sprechen. Also was, oder anders gesagt, was für uns normal ist, also wenn wir uns gesellschaftspolitisch engagieren, das heißt in der Bürgerinitiative oder im Fußball oder ja, in anderen Vereinen sozusagen, für uns ist das ja was ganz Normales. In Belarus ist das ein bisschen anders oder sehr anders sogar. Dieser Politikbegriff, der Politikbegriff an sich ist sehr verbrannt. Das hat einfach damit zu tun, dass das Regime Lukaschenko, das ja seit 1994 an der Macht ist, alle politischen jedes politische Engagement als anti, also gegen sich gerichtet wertet. Und so hat das Regime versucht eben, also ein Spruch war immer so, geht nicht in die Politik, sonst ist ja irgendwann euer Kopf ab, sozusagen. Ja, das muss man zuerst wissen. Und jetzt auf deine Frage zu antworten, entsprechend unpolitisch ist der Sport auch, weil diese Leute, die ganzen Athleten, also nicht nur die berühmten Athleten, Fußball und so weiter, haben das so weit verinnerlicht, dass sie ganz genau wissen, dass sie sich zu politischen Fragen normalerweise tatsächlich nicht äußern. Das ist aber jetzt tatsächlich mit den aktuellen Protesten, also nach dem 9. August, also nach dem Wahltag, aufgebrochen. Seitdem hat eine wahnsinnige Politisierung stattgefunden und die natürlich jetzt auch den Sport erreicht. Ja, Sport und Belarus, da ist mir vor allem ja das Bild der Eishockey-WM damals präsent. Ja, und da hat sich ja Lukaschenko mit den Sportlern geschmückt und ja auch nach außen hin ja so ein gewisses Bild produziert, aber ich hätte dann die Sportler so eher als Profiteure des Regimes eingeschätzt und sie ja wohl eher als regimetreu eingestuft. Das ist eine richtige Beobachtung, das hatte ich ja eben schon so angemerkt. Also die sagen halt so, ich meine, das gibt es ja auch teilweise tatsächlich auch bei uns sozusagen, dass man sich nicht gerne als Sportler oder gerade als Fußballer aus dem Fenster hängt. Aber in Belarus, der Staat schmückt sich natürlich mit gerade erfolgreichen Athleten, Olympiasiegerinnen, Eishockeyspielern vor allem. Eishockey, du hast gerade schon gesagt, spielt eine wahnsinnig große Rolle als ideologische Stütze des Regimes, wie die Leichtathletik eben auch. Letztes Jahr waren ja noch die sogenannten europäischen Spiele in Belarus. Lukaschenko ist übrigens auch ausgezeichnet worden von dem Europäischen Olympischen Komitee danach für seine besonderen Verdienste. Und tatsächlich ist das so, dass die Sportler natürlich alle über den Staat gefördert werden. Ja, die bekommen Geld einfach und sind damit natürlich extrem abhängig von diesem Regime. Und wenn man sich da zu weit aus dem Fenster lehnt, wie das eben aktuell passiert, verlieren die halt diese Förderung und werden quasi dann aus der Nationalmannschaft gekickt, werden wahnsinnig unter Druck gesetzt vom Sportministerium, von anderen Behörden, vom Geheimdienst und da überlegt man sich natürlich dreimal, ob man sich dann so weit aus dem Fenster legen will, obwohl das gerade natürlich passiert. Es gibt ja diesen berühmten Brief mittlerweile von über 550 tatsächlich bekannten Sportlern auch, also darunter Leichtathleten, ein paar Eishockeyspieler, ein paar Fußballfunktionäre. Fußball spielt tatsächlich in diesem ganzen Protest leider etwas untergeordnete Rolle. Aber über 550 Leute, die sich quasi, also aus der Welt des Sports, die sich gegen Lukaschenko aussprechen. Und die werden gerade tatsächlich massiv unter Druck gesetzt. Ja, du hast schon die Sportfunktionärseite angesprochen und die Verbände. Welche Rolle spielen die in dem ganzen System? Ja, die sind natürlich sozusagen das tragende Netz dieses staatlich geförderten Sports. Einerseits spielt der Sport, hatte ich ja schon gesagt, so ideologisch eine starke Rolle. Also dass man zeigen kann, eben wie früher in der Sowjetunion beispielsweise oder in anderen eben autokratischen, autoritären Systemen wie der DDR oder in Nordkorea. China natürlich, dass man eben zeigen kann, hier, wir sind die Supersportler, wir sind sehr erfolgreich und das liegt natürlich, weil unser Regime so unglaublich gut ist. Also spielt ideologisch für eine große Rolle. Leichtathletik hatte ich schon genannt. Das andere ist Eishockey eben, weil Lukaschenko eben auch selbst gerne Eishockey spielt. Also Fußball mag er nicht so sehr. Er hat ja auch eine eigene Mannschaft, witzigerweise, oder ist eigentlich gar nicht so witzig, aber der einer aus dieser Freizeitmannschaft sozusagen von Lukaschenko ist jetzt auch noch Verbandspräsident des Eishockeys geworden, also in diesem, weil der davor der Verbandspräsident sich im Zuge der Proteste verabschiedet hat. Also er hat seine Solidarität da ausgedrückt. Und also das spielt ideologisch eine wahnsinnig starke Rolle und umgesetzt wird das einfach, indem man dann in den verschiedenen Sportverbänden, im Eishockey, im Fußball, Leichtathletik, dann einfach Personen, Funktionäre installiert, die natürlich auf Seiten des Regimes sind. Das sind meistens Leute, die haben einen Hintergrund, die kommen dann aus der Präsidialverwaltung oder haben militärische Ränge, also kommen selbst aus dem Militär, teilweise vom KGB tatsächlich, also von der Geheimpolizei. Chef vom Fußballverband Basanov beispielsweise, also kam aus dem Militär. Also das ist ein ganz normaler Vorgang und die werden natürlich da hingesetzt, um quasi von oben dann das zu kontrollieren, was diese Verbände so in den unterschiedlichen Strukturen machen. Ja, umso ja, wichtiger ist es wohl, dass die Sportler, du hast schon die Zahl genannt, 550 sich öffentlich gegen das Regime ausgesprochen haben. Ja, ich denke, dass da auch Sanktionen anhängig werden. Man hat ja die Bilder gesehen, wie die Leute verschleppt werden und verprügelt werden von offizieller Seite. Ja, und auch gefoltert, ne? Das darf man nicht, das ist tatsächlich, das ist einfach nicht nur, also verprügeln ist ja schon schlimm genug, aber die Leute sind tatsächlich in den Gefängnissen dann auch tatsächlich also systematisch gefoltert worden. Ähnlich wie Oppositionelle aus der Gesellschaft verschleppt werden, gibt es auch. Es gab ja schon während, als die Proteste dann losgegangen sind, also nach dem 9. August, die ersten zwei Wochen, gab es ja immer wieder auch Fälle, dass bekannte Sportler, die offensichtlich bei diesen Protesten dabei waren, also auf der Straße, Eishockeyspieler beispielsweise, dass die verhaftet worden sind, teilweise auch verprügelt worden sind. Vor ein paar Wochen, Anfang September, gab es auch diesen Fall eben von diesem Verein, den du eben genannt hast, Krumkachi, diesem Zweitligaverein, dass da zwei Fußballer verhaftet worden sind, dann auch entsprechend körperlich malträtiert worden sind. Deswegen sind sie eben auch mit diesen T-Shirts, also gegen Gewalt, dann aufgelaufen aus Solidarität. Ich hatte eben schon gesagt, dass viele Sportler, tatsächlich auch berühmte Sportler, die werden dann von also vom Sportministerium, von anderen Stellen einzitiert, nachdem sie sich geäußert haben, also die Loyalität aufgekündigt haben oder sich kritisch geäußert haben, um dann eben Druck auf sie auszuüben. Und es ist tatsächlich einige sind quasi jetzt raus aus diesem System, freiwillig oder eben tatsächlich unter Druck. Und deswegen wird gerade versucht, der Alexander Pekin, das ist der Manager von dem Erstliga-Handballverein Vityaz in Minsk, der musste ja das Land verlassen, weil er einer der Initiatoren dieses Briefes war, also gegen Lukaschenko, und ist jetzt in der Ukraine und versucht da von da aus einen Solidaritätsfonds für diese quasi abtrünnig gewordenen Sportler aufzubauen, damit sie eben, ich sag mal, wenn man ein bisschen Geld hat, weicher fallen, wenn sie aus diesem Fördersystem rausfallen. Dieses Fördersystem, das ist jetzt speziell schon gekürzt gegenüber Sportler, die sich kritisch. Es gibt einige Beispiele von, also man kann davon ausgehen, dass ich meine Elvira Germann, die Hürdenläuferin, ja, oder Alexandra Herdasimena, Olympiasiegerin im Schwimmen, dass die natürlich aus dem System rausfallen, weil die sich sehr, sehr offen geäußert haben, ja, und sehr kritisch gegenüber dem Regime. Ja. Und da ist überhaupt keine Frage, dass die, also wenn sich dieses Regime hält, tatsächlich, dass die natürlich dann aus diesem Förderungssystem natürlich rausfallen. Ja, also man bekommt dann keine offizielle Einladung, das wissen die dann einfach auch. Also man weiß quasi, wenn man sich dann in dieser Form äußert, dass man letzten Endes sich einen anderen Job suchen muss, sozusagen. Ja. Und ja, das wäre noch das Mildeste, dass man, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man inhaftiert wird auf lange Sicht, dass man verfolgt wird, dass man unter Druck gesetzt wird, und teilweise muss man dann auch eben das Land verlassen. People here are crying, people there are dying, people here are trying, people there are trying, people here are lying, people there are buying, people are dying, people are trying. Ja, du hast schon angesprochen, dass der Fußball nicht so eine große Rolle in Belarus spielt. Ja, der Verein, der NFK Krumkachi, den wir schon angesprochen haben, ist, glaube ich, ein Sonderbeispiel. Wieder von der Stellung her. Und gibt es eigentlich eine Fanszene, so eine Fußballfanszene, Ultra-Bewegung vielleicht auch in Belarus? Und wie ist die eingestellt? Ja, fangen wir ein bisschen, also zu dem Verein an oder zu den Strukturen zum Fußball in Belarus. Grundsätzlich ist so oder im Wesentlichen dass die Vereine aus dem Staatshaushalt oder von Staatsunternehmen finanziert werden. Das heißt, eigentlich staatliche Initiativen sind. Und es gibt halt ein paar Vereine, nicht viele, wenn es Überblicke sind, vielleicht 3, 4, die über private Sponsoren finanziert werden. Und einer davon ist eben dieser Verein NFK Krumkachi, der tatsächlich auch mal als Faninitiative gegründet worden ist. Und um den sich dann in den letzten Jahren tatsächlich so eine sehr aktive Fanszene, keine Ultraszene, also eher eine Fanszene, das sind eher so Leute, die aus dem IT-Bereich kommen, die da tatsächlich sowas wie ein soziales Umfeld aufgebaut haben, dem Verein sehr helfen, tatsächlich auch sehr aktiv gerade bei den Protesten sind, das ist tatsächlich sehr außergewöhnlich. Bei den anderen Vereinen ist es tatsächlich so, dass die, es gab mal eine relativ lebendige, sowas Ultraszene, organisierte Fanszene. Dazu muss man aber wissen, dass der Fußball eigentlich in Belarus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion relativ unpopulär geworden ist. Also die Leute nicht mehr wie bei uns zu Millionen in die Stadien strömen. Im letzten Jahr gab es sogar, glaube ich, einen Negativrekord. Also durchschnittlich waren es ungefähr 2000 Leute, die bei den Spielen der ersten Klasse, also der höchsten Klasse waren. Das ist nicht viel und entsprechend kann man sich vorstellen, dass es einfach nicht viele Leute im Stadion sind. Und es gab sowas wie eine organisierte Fanszene darum herum. Es gab auch Ultraszenen, also bei Dynamo Minsk vor allem, bei dem Verein FK Maladiecna zum Beispiel, der jetzt auch durch die Medien ging, weil eben da dieser Fan von FK Maladiecna, Mikita Krizo, tot aufgefunden worden ist und höchstwahrscheinlich von den Sicherheitsbehörden, kann man schon gar nicht sagen, aber von der Polizei möglicherweise umgebracht worden ist. Also Dynamo Brest hat eine Ultraszene. Aber diese Szenen sind in den letzten Jahren tatsächlich massiv, man kann sagen, zerschlagen worden, also systematisch vom Regime. Das hat einfach mit der Situation ab 2014 in der Ukraine zu tun, weil da organisierte Fanszenen eben eine große Rolle bei den Protesten gespielt haben. Und vor dieser Selbstorganisation einerseits und vor dieser Schlagkraft, die diese Ultras haben, organisierte Fans eben auf der Straße, sind ja auf Straßenkämpfe gewöhnt, hatte das Regime in Belarus eben auch Angst und hat eben angefangen, diese Fanszenen, diese Ultraszenen systematisch kaputt zu machen. Von denen ist eigentlich tatsächlich so nicht mehr viel übrig, kann man sagen. Das war jetzt eine lange Antwort, oder? Ja, aber ausführlich, aber interessant, ja, weil die Fußballszene hier, also die von Belarus ist hier ja nicht so bekannt. Man sieht es als mal. Dürfte es kaum Leute geben, die so ein bisschen damit anfangen können. Ja, es gibt ein paar Freaks, die sich so für Fußball aus Europa interessieren, tatsächlich wie wir halt so mit unserem Projekt Fankurve Ost. Aber grundsätzlich ist natürlich ist es ein sehr schwarzes Loch für viele hier. Ja, trotzdem hat sich Diego Maradona, die Ikone, ja seltsamerweise auch im Fußball von Belarus engagiert. Ja, natürlich nicht freiwillig sozusagen. Also vor 2 Jahren passiert. Tatsächlich, Diego Maradona ist damals zum Präsidenten des Vereins Dynamo Brest gemacht worden sozusagen. Und damals aus den, ich glaube, Arabischen Emiraten, wo er damals noch unterwegs war, quasi nach Belarus dann transferiert worden, was sicherlich auch mit Geld zu tun hatte, kann man, glaube ich, sehr von ausgehen. Und das war natürlich, da wollte sich Dynamo Brest war damals ein Verein, der sehr ehrgeizig war und der auch von staatlichen Strukturen bestimmt wird, also nicht direkt, aber indirekt. Da gibt es so Leute wie Alexander Zaitsev beispielsweise, der im ganzen Lukaschenko-Clan auch eine große Rolle spielt. Der ist der Inhaber dieses Vereins. Und der hat auch diesen Deal damals mit Diego Maradona lanciert, da muss man jetzt in die Tiefe gehen, aber das hat damit zu tun, dass Zaitsev und seine Firmen engen Kontakt auch in die Arabischen Emirate hat und da auch Geschäfte quasi für staatliche Produkte aus Belarus quasi lanciert. Also es also hängt irgendwie alles auch zusammen, Wirtschaft, Politik, wie man schon sieht, und Fußball in Belarus. Und damals ist dann dieser Deal lanciert worden, der für, ich glaube, für die ganze Welt sehr interessant und ja, sehr überraschend, aber auch sehr bizarr natürlich war. Und es war dann aber so, dass Maradona nur für die Präsentation dann einmal nach Brest gekommen ist, eingeflogen worden ist mit einer Privatmaschine und sich dann hat da feiern lassen und dann nie mehr quasi aufgetaucht ist in Brest. Und ist ja, er ist ja dann auch nach, ich glaube, soweit ich mich erinnere, nach Mexiko gegangen, dann als Trainer zu einem Zweitligaverein, wo er, glaube ich, sogar heute noch ist. Ist aber tatsächlich nominell, also er wird immer noch als Präsident oder Ehrenpräsident von Dinamo Brest geführt. Also eine sehr bizarre Geschichte tatsächlich. Ja, etwas bizarr oder vielleicht auch nicht, ist wohl die Rolle Putins. Ich habe es gerade gehört, es werden jetzt mal abseits vom Sport Wirtschaftsförderungen an Belarus gezahlt, die wohl bis November ausreichen sollten, um überhaupt das wirtschaftliche Leben weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja, da gibt es natürlich, Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche, das 1,5 Milliarden US-Dollar hört sich erstmal viel an, aber dafür muss man einfach wissen, dass die belarussische Wirtschaft sehr, sehr, sehr stark von Russland abhängig ist und dass noch viele Kredite zu zahlen sind. Es muss, glaube ich, bis Ende des Jahres ein großer Kredit über 300 Millionen Euro zurückgezahlt werden an Russland tatsächlich. Also die Frage ist da auch, wenn Putin, der Kreml, Lukaschenko hätten tatsächlich wirklich das Überleben sichern wollen, hätte es noch mehr Geld gegeben tatsächlich. Und bei diesen 1,5 Milliarden sieht es eher so aus, dass es ist eine symbolische Unterstützung sozusagen, weil man eben sich auch nicht sicher ist, ob man Lukaschenko, der ja im Volk anscheinend keinen großen Rückhalt mehr hat in Belarus, also ein de facto schwacher Präsident ist, ob man so mal jemanden auf lange Sicht unterstützen kann und ob das Geld tatsächlich wirklich als direktes, als echtes Geld dann in Belarus ankommt oder ob das dann quasi verrechnet wird mit alten Schulden und so weiter, das ist wieder die andere Frage tatsächlich. Ja, würdest du die Rolle dann von Putin eher als eine Symbolhaltung? Es wird ja viel geschrien, Putin muss, also Russland hat natürlich, also ich habe es eben schon gesagt, einmal hat Russland ein großes Interesse an Belarus, weil es historisch so eine Art Pufferzone ist zu der EU und eben auch zu den NATO-Ländern. Sozusagen mythologisch aus dem Erbe der Sowjetunion heraus ist Belarus auch sowas, wird von den Russen als Brudervolk angesehen. Also es spielt eine große Rolle. Die belarussische Wirtschaft fußt, also ist sehr stark von der russischen Wirtschaft abhängig. 42% der Produkte aus Belarus gehen nach Russland auch. Und da besteht also eine große Abhängigkeit. Dazu kommt aber auch, dass man sehen muss, dass Putin oder Russland sich gerade in einer sehr schwierigen Situation befindet. Einmal die einfach mit den Problemen, die man sich selbst eingeheimst hat, mit der Ostukraine und mit Syrien außenpolitisch. Dann aber auch die Corona-Krise ist wahnsinnig durch das Land gefegt und hat die russische Wirtschaft massiv beschädigt. Dazu kommt, dass es auch für geopolitisch keine leichte Aufgabe sein kann oder dass es keine leichte Lösung für Putin sein kann, da jetzt in Belarus sich irgendwie einzumischen. Also deswegen gibt es auch diese, wovon ich es glaube, eher symbolische Unterstützung sind, also dieser Kredit beispielsweise, aber auch immer die verbale Unterstützung. Teilweise werden ja auch Mitarbeiter der Staatspropaganda aus Russland nach Belarus geschickt, um dort zu unterstützen. Aber es wirkt auch sehr zögerlich in meinen Augen und auch für viele andere, die sich ein bisschen auskennen in Russland und in Belarus. Und der Grund ist wahrscheinlich, sind die Gründe, die ich eben angeführt habe, dass es halt eine schwierige Situation ist. Und wenn man sich tatsächlich noch stärker einmischen würde in die inneren Angelegenheiten von Belarus, indem man beispielsweise Militär schickt, was ja häufig schon spekuliert worden ist, dann würde man natürlich die Belarussen, die jetzt gerade dabei sind, aufzustehen und für einen Wandel sorgen zu wollen, sich gegen ihren Präsidenten richten, das würde man natürlich auch die Belarussen gegen sich aufbringen, also ohne Grund oder großen Grund natürlich. Und das wäre natürlich auch damit würde sich Russland eine Bürde, quasi einer Bürde aufladen, die kaum zu stemmen ist. Also wirtschaftlich nicht, politisch nicht, moralisch auch nicht. Und deswegen ist man, glaube ich, eher zögerlich, gerade mit einer geradlinigen Entscheidung da irgendwie reinzugehen. дивної трелі. Маєш замітитися, хватаєш кранці неділі. Вальяжний притер закупорати далі, не далі. Когда ждут океаны, не важны расстояния. Это не сон, не сон, не сон. Это не солнце, это конь огонь. Каждый дракон на твоем пути мечется нежность. Это не сон, не сон, не сон. Это электрический шансон. Драконица на своем пути. Падаем в вечность. Мой командоры, войти рей, пой ветер. Здесь на ваши вопросы уже никто не ответит. Опасно ужас, заколдуй человека. Изрядные дамы, наряды прошлого века. Это не сон, не сон, не сон. Это не солнце, это конь-огон. Каждый дракон на своем пути мечется в нежность. Это не сон, не сон, не сон. Это электрический шансон. Драконица на своем пути. Падаем в вечность. Это не солнце, это конь-огон. Каждый дракон на твоем пути мечется в нежность. Это не сон, не сон, не сон. Это электрический шансон. Драконица на своем пути. Падаем в вечность. Падаем в вечность. Падаем в вечность. Падаем в вечность. Падаем в вечность. Ja, das war ein Song von Keta, auch zu finden auf dem Bandcamp Sampler, Soli Sampler vor Belarus. Ja, wie fast alle Musik, die ich heute spiele, stammt diese von diesem Sampler in der Sendung Pressing auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz. Ihr hört jetzt den dritten Teil des Interviews zur Lage in Belarus mit Ingo Petz vom Projekt Fernkurve Ost. Ja, noch eine Frage drängt sich irgendwie auf, die wir vielleicht jetzt auch nicht beantworten können, aber ich denke, man sollte sie stellen. Ja, das Regime Lukaschenko ist bekannt. Es wird immer wieder als das letzte autokratische Regime oder so in Europa bezeichnet. Naja, aber Putin ist ja auch, also ich meine, würde ich jetzt rein, also man hat ja lange, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, man hat ja Belarus lange oder Lukaschenko hat das Regime lange als letzten Diktator Europas bezeichnet. Jetzt kann man natürlich überlegen, was eine Diktatur, was eine Autokratie. Ich spreche lieber von Autokratie in Belarus, wobei natürlich in den letzten Wochen klar geworden ist oder noch klarer geworden ist, dass es eine sehr sehr starke, sehr eine brutale Diktatur ist. Und seitdem Putin sich auf den Weg gemacht hat, sein System, also Russland umzubauen, seit Mitte der 2000er Jahre kann man eigentlich auch mit gutem Gewissen in Russland von einer Autokratie sprechen. Also da genau ist es nicht, Belarus ist nicht die letzte Autokratie Europas. Leider nicht. Hätte man im Vorfeld vielleicht auch Wahlbeobachter ins Land schicken können? Nach Belarus jetzt? Ja, ja, ja. Hätte man sicherlich sehr gerne, also von der OSZE aus beispielsweise, die ja eigentlich dafür zuständig ist, aber es wurden keine eingeladen vom Regime. Und in der Vergangenheit gab es das immer wieder, da kann man, die Wahlen sind auch nicht immer als fair und frei, also als wirklich fair und frei sind sie nie eingestuft worden in Belarus, teilweise mit Einschränkungen oder großen Einschränkungen, wie 2015 sind sie mehr oder weniger akzeptiert worden, ja, wobei die Rahmenbedingungen nie wie bei uns waren, also dass man tatsächlich faire, freie Rahmenbedingungen hat. Oppositionskandidaten sind eigentlich immer im Vorfeld schon unter Druck gesetzt worden. Sie konnten sich nicht im gleichen Maße präsentieren, sind verhaftet worden und das war ja diesmal auch der Fall. Und das heißt also, früher hat das Regime eigentlich versucht, sowas wie noch so eine demokratische Fassade aufrechtzuerhalten. Also auch um den internationalen Institutionen wie der OSZE beispielsweise, der EU auch zu zeigen, hier, wir machen ja eigentlich Demokratie, auch wenn ihr das nicht so sehen wollt, aber diese demokratische Fassade oder diese Maske ist mittlerweile komplett fallen gelassen worden. Und auch schon im Vorfeld dieser Wahlen oder Wahlen, die man eigentlich nicht so nennen kann, es wurden ja auch im Vorfeld direkt die potenziell stärksten Kandidaten in der Opposition wurden ja schon rausgenommen, inhaftiert, also Mikolaj Statkevich, Viktor Babariko schon im Juni, Sergej Tichanowski beispielsweise. Und das war natürlich auch ein Grund, warum man dann natürlich keine internationalen Beobachter eingeladen hat. Mit dem Hintergrund muss man vielleicht auch das Angebot, das ja so ein bisschen durchgedrungen ist, dass Lukaschenko doch Neuwahlen zustimmen würde, vielleicht doch etwas skeptisch sehen. Ja, das würde, also sehe ich nicht nur skeptisch, sondern auf mich kommt es da auch gar nicht so an, sondern die Belarussen sehen das sehr skeptisch und natürlich aus gutem Grund, weil sie ganz genau oder ahnen, dass natürlich auch Neuwahlen nicht unter den fairen und freien Bedingungen stattfinden würden, nicht unter Lukaschenko, die sie sich vorstellen und die sie einfordern. Ich denke, da haben wir jetzt einige Facetten abgearbeitet. Willst du noch was über euer Projekt sagen, wie das aktiv ist? Oder? Ich würde vor allem gerne noch sagen, dass ich meine, wir haben jetzt natürlich auch zum Schluss über Putin und Kreml gesprochen und das ist auch alles sehr wichtig, wenn man so die geopolitische Gemengelage natürlich betrachtet, aber ich finde es wichtig, dass man sich anfängt, auch hier in Deutschland gerade für Belarus zu interessieren. Für viele existiert das Land, glaube ich, immer noch nicht so wirklich. Das Wissen ist sehr, sehr, ich sag mal ganz vorsichtig gesagt, ist ja sozusagen fast nicht vorhanden in unseren Breitengraden und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Land, bin auch mit dem Land sehr eng verbunden, viele Freunde da, mittlerweile auch Familie und es ist ein tolles Land, also ich kann jedem nur mal empfehlen, dann auch seinen Blick nach Osten sozusagen zu öffnen und da kommt unser Projekt auch so ein bisschen ins Spiel, Fernkurve Ost, also wir beschäftigen uns seit 2014 eben mit Fußballfans oder nicht nur Fußballfans, sondern auch Verbandsfunktionären teilweise, Vereinsfunktionären. Wir laden die dann also quasi nicht nur aus Belarus, sondern aus Ukraine, aus Russland ein nach Deutschland und zeigen denen so ein bisschen am Hand des Fußballs und seiner Fankultur hier in Deutschland, die ja tatsächlich sehr institutionalisiert ist und sehr auf einem sehr hohen Level arbeitet, wie engagierte Fankultur funktioniert. Und die Idee ist ja so ein bisschen hinter, in unserem Sinne ist Fankultur nichts anderes als engagierte Zivilgesellschaft, was jede Demokratie braucht, damit sie vernünftig funktionieren kann, damit sie stark ist. Und Fußball ist da so ein ganz gutes Vehikel oder Instrument, auch Leuten zu zeigen, die eigentlich aus Ländern kommen, wo der Politikbegriff, da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, verbrannt ist, dass man denen eben sagt, hier, guckt euch das beim Fußball an, das hat nicht unbedingt direkt was mit Politik zu tun, aber es sind im Prinzip dieselben Mechanismen, die da ablaufen. Und das versuchen wir einfach so ein bisschen den Leuten zu zeigen, ohne jetzt ohne Besserwisserei oder so, sondern wir bringen die einfach mit Initiativen zusammen, Fanvertretern und so weiter, und in diesen Gesprächen macht es dann häufig Klick, wo die dann sagen, oh, das ist ja interessant, sowas könnte man vielleicht auch mal bei uns anfangen. Ja, das ist ja ganz auch im Sinne von Pressing, dass ihr auch so ein bisschen die politische Seite über den Sport betrachtet. Genau, und die gesellschaftspolitische Seite. Eben, ja. Ja, prima. Besten Dank, Ingo Peetz. Und gerne. Ja. Und danke für das Interesse. Ich bin immer froh, wenn sich Leute tatsächlich für Belarus interessieren. Ja, das war jetzt auch das erste Mal, glaube ich, dass das ein Schwerpunkt war bei Pressing. Und ja, werden wir aber auf jeden Fall wiederholen, würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist doch sehr interessant. Ich gerne. Genau. Ja. Das Thema wird uns sicherlich noch länger erhalten bleiben. Ja, so schnell werden sich die Verhältnisse nicht ändern, dass man da nicht nochmal berichten sollte drüber. Ja, selbst wenn der Wandel eintritt, auch dann wird das Thema länger bleiben, weil dann kommen natürlich auf die Gesellschaft dort auch ganz andere Probleme noch zu. Ja, über das können wir dann das nächste Mal sprechen. Sehr gerne. Ja. Gut, dann grüße ich aus Berlin. Ja, besten Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Soweit Ingo Peetz vom Projekt Fankurve Ost. Ja, ein anderes Thema aus der Region. Verteidiger Ji-Yong Park vom Drittligisten Türkgücü München ist während des Ligaspiels bei Waldhof Mannheim am Samstag, 3.10. offenbar rassistisch beleidigt worden. Die rassistischen Beleidigungen der Waldhof-Fans waren auch der Anlass für eine zweiminütige Unterbrechung des Spiels in der ersten Halbzeit. Park hatte Schiedsrichter Robin Braun zuvor über die Rufe von den Rängen informiert, bestätigte ein Sprecher des SV Waldhof dem SWR. Ja, danach wurde die Begegnung ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt. Markus Komp, Mannheims Geschäftsführer, distanzierte sich am darauffolgenden Sonntag von den Vorwürfen. Ich selbst habe von den Rufen oder Beleidigungen nichts mitbekommen. Wohlgemerkt, Komp distanziert sich von den Vorwürfen, so die Pressemeldung, aber nicht von den Vorkommnissen. Ja, nichts hören, nichts sagen. Die Art und Weise, wie der Waldhof mit seinem rechtsradikalen Problemfeld umgeht oder umgehen will. Ja, hier noch einmal der Instagram-Post von Yi Yong Park im Wortlaut. Ich habe heute von einigen Zuschauern Rassismus erfahren. Ich finde es sehr bedauernswert, dass einige Menschen es immer noch als nötig ansehen, jemanden so zu verletzen und die Fußballkultur zu beschädigen. Aber leider könnt ihr Rassisten meine Situation nicht zu 100% verstehen. Nein, ihr könnt es einfach nicht verstehen. Ihr kennt nicht das Gefühl, rassistisch beleidigt zu werden. Die allermeisten von euch werden wahrscheinlich in ihrem Leben noch nicht Rassismus erfahren haben und deswegen auch nicht einschätzen können, welche Auswirkungen und Folgen es für Betroffene hat. Ich erwarte nicht euer Mitgefühl und lasse mich auch nicht unterkriegen. Ich hoffe nur, dass durch meine Stimme das Problem des Rassismus etwas besser werden kann und dass ihr euch vielleicht auch einmal darüber Gedanken machen könnt. Ja, soweit Yi Yong Park. Zum nächsten Beitrag. Das Schweizer Bundesgericht bestätigte nun ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS von 2019, dass die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya ihre Testosteronproduktion mit Medikamenten drosseln müsse. Ansonsten dürfe sie nicht mehr bei den Frauen starten. Dazu gibt es nun einen Teil eines Interviews von Katrin Hiss von Radio Rabe aus Bern mit Marianne Meyer. Marianne Meyer forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung. Ihr Schwerpunkt ist unter anderem Sport und Gender. Das Schweizer Bundesgericht hat eben letzte Woche bestätigt, es dürfe ein Testosteron-Grenzwert für Sportlerinnen geben. Anhand dieser Zahl können dann genau definiert werden, ob eine Person bei den Frauen teilnehmen kann, bei den Wettkämpfen oder nicht. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe das Urteil mit Bedauern zur Kenntnis genommen, weil es konkret eine Person dazu zwingt, Medikamente zu nehmen, um bei einem Wettkampf mitmachen zu dürfen, also testosteronsenkende Medikamente. Und bis heute sind eigentlich die Nebenwirkungen dieser Interventionen überhaupt nicht erforscht. Und was bei Caster Semenya eben noch hinzuzufügen ist, also die Frau wurde so geboren, sie ist nicht gedopt, sie hat nichts Unrechtes gemacht, sie hat sich einfach von wegen ethischen Grundprinzipien sehr fair verhalten und wird jetzt eigentlich ausgeschlossen vom Sport, von ihrem Beruf, aufgrund der Tatsache, wie sie halt geboren wurde. Das Bundesgericht begründet aber sein Urteil unter anderem mit der Fairness gegenüber anderen Sportlerinnen, also mit den Dutzenden Frauen, die als Konkurrentinnen von Caster Semenya antreten. Sie hätten kaum Chancen auf Gold, solange halt sogenannte hyperandrogene Frauen mitliefen, also Frauen, deren Körper überdurchschnittlich viel Testosteron produziert. Die Rechte aller anderen Frauen gäbe es aber zu schützen, deswegen nun dieses Urteil. Was sagen Sie dazu? Also ich denke, ein Grundrecht ist ja die Tatsache, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das lässt sich nicht mit Mehrheit oder Minderheit begründen. Also das gilt für jede einzelne Person. Und es darf ja dann nicht eigentlich Unrecht gesprochen werden, nur damit eine Mehrheit, also es geschieht ja dann so wie eigentlich neues Unrecht. Und ich denke, in Bezug auf Chancengleichheit im Sport müssen wir das eigentlich wirklich als Mythos entlarven, weil solange Menschen gegen Menschen antreten, gibt es immer Ungerechtigkeiten. Jemand ist größer, jemand ist kleiner, jemand hat schon als Kind optimale Trainingsbedingungen gehabt, jemand kann Höhentraining machen irgendwo in einer günstigen Umgebung etc. Und am Ende vom Tag gibt es dann halt Ungerechtigkeiten auch am Start und je nach Sportart ist es mehr oder weniger. In Bezug auf das Testosteron muss noch erwähnt werden, dass noch nicht fix erwiesen ist, dass Testosteron wirklich leistungssteigernd ist in allen Sportarten. Also was sicher ist, es führt zur Zunahme von Muskelmasse, Muskelkraft, es beeinflusst die Knochendichte und so weiter. Also auch Körper- oder Gesichtsbehaarung, die sich verändern. Also diese Dinge sind wie erwiesen, aber inwiefern es wirklich leistungsfördernd ist, diese Studien fehlen noch. Es gibt sie, aber ironischerweise die Studie, worauf sich der Leichtathletikverband stützt, wurde vom Research Director vom selben Leichtathletikverband mitveröffentlicht. Und diese Studie hat 2017 eigentlich ans Licht gebracht, dass Testosteron von 21 getesteten Disziplinen in der Leichtathletik, dass sie eigentlich nur bei 5 zu Leistungsförderungen geführt hat. Und das war damals eben 800 Meter, 400 Meter, 400 Meter Hürden, Stabhochsprung und Hammerwurf. Und der Logik entsprechend hätte man ja diese 5 Disziplinen dann sanktionieren sollen. Aber in der Tat wurden dann alle Laufdisziplinen eigentlich gesperrt, vom 400 Meter bis zum 1500 Meter. Also überall, wo Caster Semenya eigentlich hätte ausweichen können. Und von Hammerwurf und Stabhochsprung hat gar niemand mehr gesprochen. Also sogar die Konsequenz dieser Studie, die ja umstritten ist, weil sie nicht neutral und unabhängig durchgeführt wurde. Sogar diese Handlungen werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten liefern. Und ich denke, dann eine Sanktion aufgrund solcher ungenügenden wissenschaftlichen Grundlagen auszusprechen, ist meiner Meinung nach ungerecht. Sie hatten vorhin von Chancengleichheit gesprochen. Ein Beispiel, das hier immer wieder erwähnt wird, ist Usain Bolt, der anscheinend den perfekten Körper hat für seine Disziplin, für die 100 und für die 200 Meter, also für den kurzen Sprint. Nun könnte man aber sagen, Caster Semenya könnte ja den Regeln entsprechend ihrem Testosteronhaushalt drosseln mit Medikamenten. Im Gegensatz zu Usain Bolt, der kann seinen Körper nicht ändern. Genau, das sind so Vergleiche in Bezug auf die Chancengleichheit, also auch größere Füße im Schwimmen oder solche Aspekte, die bleiben dann einfach und bringen Vorteile. Und in Bezug auf das Geschlecht ist es halt was in einem sehr eng gefassten, eigentlich binären System, wo einfach nur männlich sein und weiblich sein ist das Natürliche und alles dazwischen ist keine so wie Variation, sondern es ist krank, es wird pathologisiert und es passt dann nirgends rein. Und hingegen eben größer sein oder kräftiger sein oder größere Füße haben, wird dann so wie als natürliche Differenz zwischen den Menschen empfunden. Und in Bezug auf die Geschlechtsmerkmale werden solche natürlichen Differenzen dann nicht mehr akzeptiert. Also auch gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und jetzt offenbar auch juristisch, also das ja eigentlich auch das Gesellschaftsbild repräsentieren soll. Aber ich denke, in Bezug aufs Geschlecht, das ist ein ganz wie heikler Bereich, weil es die Leute verunsichert. Also wenn Mann in Anführungs- und Schlusszeichen nicht mehr klar sagen kann, wer eine Frau und wer ein Mann ist, dann gibt es große Verunsicherung. Und in anderen Bereichen, eben Körpergröße, ein Ramon Zennhäuser, der Skifahrer, der bei den City Events in Stockholm zum Beispiel gewonnen hat, aufgrund seiner Körpergröße, das wurde dann auch wie nachgewiesen, weil er die Tore anders anfahren konnte, dem wird ja auch nicht angezweifelt, dass er bei den Skifahren mitfahren kann. Und eigentlich müsste dort ein Limit, wer über 2 Meter ist, darf bei dieser Disziplin nicht starten, weil es dann auch unfair wird. Und wenn wir solche Diskussionen starten, wird es dann recht schnell auch, also es wird dann so wie endlos. Aber es zeigt dann auch auf, wie eigentlich kurios dieser Fall rund um Caster Semenya wirklich ist. Take it slow. Das komplette Interview zu Kasta Semjana gibt es übrigens unter dem Titel Der Fall Kasta Semjana auf dem Portal der Freien Radios www.freie-radios.net. Ja, ein Anliegen von Pressing ist ja auch, positiv aus der Sendung zu gehen. Ja, und da die Sendung demnächst zu Ende geht, gibt es nun noch einen Elfmeter für den ehemaligen Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger. Ja, Thomas Hitzlsperger hat für sein Engagement für Toleranz und gegen Homophobie den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Ja, der heutige Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten VfB Stuttgart habe mit seinem Coming Out ein Tabu gebrochen und seit vielen Jahren gegen Homophobie, Sexismus und Rassismus in Stadien und Vereinen gekämpft. Ja, soweit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung am Dienstag im Schloss Bellevue. Ja, und Pressing kann sich dem natürlich nur anschließen, denn ja, Thomas Hitzlsperger wurde schon öfters in der Sendung Pressing erwähnt und ja, wir gratulieren recht herzlich auch im Namen von Kerstin. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Oktoberausgabe von Pressing. Ja, Pressing gibt's dann wieder auch im November. Das ist dann der 3.11. ab 20 Uhr auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid dem Bermudafunk weiterhin gewogen. Ja, zum Abschluss gibt es nochmal einen Song vom Sampler, vom Soli-Sampler von Belarus. Und zwar von Princess Century mit dem Titel Das Schlimmste. Tschüss, macht's gut.